Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 11, Tegel, den 15. August 1795. Ich musste den vorigen Posttag überschlagen, liebster Freund, weil ich auf dem anderen Gute meiner Mutter war und dort einige dringende Geschäfte hatte. Seitdem habe ich nun auch das 7. Horenstück und Ihren Brief erhalten, für den ich Ihnen herzlich danke. Vom Las Casas sagte mir gestern einer, es sei eine verunglückte Nachahmung von Engels Traum des Galilei und war äußerst verwundert zu hören, dass Engel sich selbst nachgeahmt habe. Andere aber, um ihren Apostel nicht fallen zu lassen, sagen, man sehe, wie das Beispiel wirke, selbst Engel habe sich hinreißen lassen, sie nachzuahmen und blumenreich zu schreiben. Von den Elegien höre ich doch durchaus mit großer Achtung sprechen. Über ihre Briefe ist tiefes Stillschweigen, wie natürlich. Jemand sagte mir nach dem gewöhnlichen Tribut des Lobes, er verstehe sie nicht und es sei eine schlimmere Undeutlichkeit als zum Beispiel in Kant. In diesem läse man mit großer Schwierigkeit und bleibe bei jedem Satze zweifelhaft stehen. Aber wenn man sich durchschlüge, nun, so wisse man deutlich, was man gelesen habe. Bei ihnen empfinge man sehr leicht jeden einzelnen Satz und glaube alles gleich zu fassen, aber fragte man sich hernach, was man gelesen habe, so wisse man es nicht auszudrücken. Im Grunde halte ich dieses Urteil für sehr wahr, nur dass es mehr ein Urteil über den Leser als über sie ist. Der kantische Vortrag lässt sich, wie natürlich jeder rein dogmatische, nachplappern. Der ihrige lässt sich nur nachdenken. Unter allen, die ich sprach, ist Gens der einzige, in dem ihre Briefe einen wahren und recht verstandenen Enthusiasmus bewirkt haben, so wie er überhaupt genommen hier gewiss der denkendste Kopf ist. Die letzte Lieferung fand er stellenweis zu gedehnt, die Rezension des Posseltschen Journals ist ihm jetzt aufgetragen. Ungern habe ich auch gesprochen, er ist ein vernünftiger, solider Mann, zwar spricht er auch wohl vom Handel mit Geistesprodukten als einer abscheulichen Sache, indes betrachtet er diese Empfindung doch selbst als eine Jugendsünde. Über die Horen hat er ein strenges Urteil gefällt, sie müssten mit diesem Jahre aufhören, weil die Schuld liege, an wem sie wolle, alle Welt damit unzufrieden sei. Absit Omen. Man macht hier viel Lärm von Klingers Raphael, Faust und Giafar. Haben Sie sie gelesen? Woltmanns Herodot, fürchte ich, möchte kein günstiges Urteil von Ihnen empfangen. Es ist sicherlich eine Vorlesung. Er hat in seinem Kollegium Quellen der Geschichte über die Alten mit vieler moderner Selbstgefälligkeit gesprochen. Auf Ihre Gedichte bin ich unendlich begierig, und ich möchte Ihnen böse werden, dass Sie sich nicht der Erfindung überlassen haben. Dass Sie das beste Gedicht den Horen bestimmen, halte ich für gut. Es ist doch die sicherste Entreprise, und der Almanach geht auch mit den übrigen und den Epigrammen. Schicken Sie mir nur ja bald, was Sie haben. Über das Horenstück nächstens. Wie sehne ich mich, sie wieder zu sehen, lieber, teurer Freund, es hat mich innig gerührt, dass auch sie mich so vermissen, wohl will auch ich mich entschädigen. Ich habe in dieser Woche sehr viel über unseren Umgang nachgedacht, über ihre Fähigkeit zum Umgange überhaupt und unser Verhältnis zueinander. Ich könnte allerlei darüber sagen, wenn es nicht fatal wäre, so etwas zu schreiben und zu lesen. Ich bin ziemlich wohl, möchte ich bald dasselbe von Ihnen hören. H.